Schlomo Hamelech, König Salomon. Eine kurze Geschichte, die sich die Menschen noch heute erzählen, um verständlich zu machen, dass dieser König nicht nur gerecht, sondern auch weise war, beginnt, als zwei Frauen und ein noch ganz kleines Baby vor den König gebracht wurden, damit er ihren Streit schlichten möge. König Salomon sah, dass die beiden Frauen sehr aufgeregt waren und fragte den Hauptmann, der die beiden hereingebracht und der das Kind auf dem Arm hatte, was der Grund für ihren Streit sei. Der Offizier berichtete, was er bereits herausfinden konnte. »Mein König, die beiden Frauen wohnen zusammen mit ihren Familien in ein und demselben Haus. Sie haben beide in den vergangenen Tagen jeweils ein Kind bekommen, aber in der vergangenen Nacht muss eines der beiden Babys gestorben sein.« Der König sah die beiden Mütter lange an und fragte die erste dann, »Sag du mir bitte, was passiert ist.« Die Frau erzählte unter Tränen, dass die andere Frau wahrscheinlich in der Nacht festgestellt habe, dass ihr Kind tot sei und sich darauf in ihr Zimmer geschlichen habe, um das tote Kind gegen das ihre auszutauschen. Der König sah die andere Mutter an und fragte sie, was sie dazu zu sagen hätte. Diese behauptete, die erste Mutter würde lügen, es sei genau umgekehrt, die erste Mutter habe festgestellt, dass ihr Kind gestorben sei, und sie würde nun einfach Behauptungen aufstellen und wolle ihr Baby wegnehmen. König Salomon sah beide wieder lange an und fasste dann zusammen. »Also ihr beide behauptet, die Mutter des noch lebenden Säuglings zu sein.« Die eine schrie, »Die andere lügt, es ist mein Kind!« Und die andere kreischte, »Nein, sie lügt, es ist mein Kind!« Der ganze Hof hörte gespannt zu und wartete auf eines der gerechten Urteile, für die König Salomon überall so berühmt war. Der König teilte seinen gerechten Entschluss, die salomonische Entscheidung, sofort mit. Er sagte, »Da wir nicht herausfinden können, welche der beiden die Wahrheit sagt, ordne ich hiermit an, ein besonders scharfes Schwert zu nehmen und das Baby genau in der Mitte zu zwei gleichen Hälften zu zerschneiden und jeder Mutter eine Hälfte zu geben.« Als die Leute sein Urteil hörten, ging ein erschrecktes Raunen durch die Menge. Damit hatte niemand gerechnet, und während alle noch überlegten, ob sie das nicht vielleicht etwas zu gerecht fanden, warf sich die erste Mutter weinend vor die Füße des Hauptmanns, der schon sein Schwert gezogen hatte. Die weinende Mutter griff nach dem scharfen Schwert und flehte den König an. »Bitte nicht, Herr, gib das Kind der anderen, sie soll es ganz haben. Ich will nicht mehr davon sprechen, wenn ihr es nur nicht verletzt. Herr, bitte!« Der König hob die Hand und rief, der Hauptmann solle das Kind der weinenden Frau geben. »Du sollst das Kind ganz allein haben, denn du bist die echte Mutter«, sagte Salomon zu ihr. Als die Leute erfahren wollten, woher er nun wissen könne, welche der beiden die echte Mutter ist, sagte König Salomon, »Nur die richtige Mutter, die von echter Mutterliebe erfüllt ist, wird ohne auch nur einen Augenblick darüber nachdenken zu müssen, sofort auf ihr Recht verzichten, wenn sie damit Leid von ihrem Kind abwenden kann.«